ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 16. September bis 5. November 1792. Die Wahlen zum Nationalkonvent werden abgehalten und die Abstimmungen so oft wiederholt, bis ein Kandidat die absolute Mehrheit hat. Robespierre umarmt Danton vorsichtig, als dieser mit 91% der Stimmen wiedergewählt wird. Oder zumindest tätschelt er ihm den Ärmel. Es liegt mir sehr viel daran, dass die Pariser Deputierten einen möglichst massiven, antiprisotistischen Block bilden. Erfreut als auch besorgt bin ich darüber, dass die Pariser Wahlmänner meinen jüngeren Bruder Augustin wiedergewählt haben. Unterdessen marschieren die Freiwilligen zu Tausenden singend an die Front. Die Leute kratzen Salpeter aus ihren Kellerwänden, um Schießpulver herzustellen. Die Frauen bringen ihre Trauringe zum Schatzamt, damit sie eingeschmolzen werden. Piken? Paris, Palais de Justice. Piken. Piken. Ich will ja nicht legalistisch erscheinen und erst recht nicht erbsenzählerisch, aber fällt die Anschaffung von Piken wirklich unter die Aufgabe des Justizministers? Piken. Weiß Jean-Jacques, dass wir eine Rechnung für Piken haben? Also komm, soll ich wegen jeder kleinen Ausgabe zur Ministerin? Wenn man alles zusammenrechnet, haben wir in den letzten Wochen ein ziemliches Vermögen ausgegeben. Ich meine, jetzt, wo wir alle Abgeordnete sind, werden wir demnächst neue Minister haben. Und die werden fragen, wo das ganze Geld hingekommen ist. Alles, was problematisch ist, verbuchst du einfach unter Geheimgelder. Ja, was spricht gegen eine kleine Aufwandsentschädigung für uns? Alles ist in Butter, solange du nicht das Großsiegel verschlammst. Das hast du doch nicht, oder? Das Großsiegel? Moment. Was sagt man? Das hat ja Lucilles Vater Claude mir beigebracht. Niemand wird irgendetwas in Frage stellen, wenn es nur Dantons Unterschrift trägt. Ja, aber was habe ich bloß mit der Paraffe gemacht? Ach ja, Marat hat sie sich ausgeborgt. Marat? Marat. Hoffentlich bringt er sie zurück. Fabre folgt dem Minister, wenn der durch die Amtsstuben stampft, krachend auf Schultern und Tischplatten schlägt und alle Kompromisslösungen, alle gütlichen Regelungen, alles erprobte Miteinander kaputt haut. Fabre, hast du schon mal einen Raub geplant? Keine Angst, ich weiß schon, deine Spezialität ist die Kleinkriminalität. Ich brauche deine Hilfe, weil ich die Kronjuwelen stehlen will. Oh ja, setz dich nur. Wären ein paar erklärende Worte zu viel verlangt, Danton? Das wohl nicht, aber kein Wenn und Aber bitte und auch keine As und Os. Gebrauch deine Fantasie, ich gebrauche meine. So, denk dir den Herzog von Braunschweig. Braunschweig? Tatsache ist, dass Braunschweig als Mensch durchaus gewisse Sympathien für uns hat. Dieses Manifest im Juli, das hat er nur auf den Druck der Österreicher und Preußen hin unterzeichnet. Er ist ein intelligenter Mann. Er ist ein fortschrittlicher Mann. Er weint den Bourbonen keine Träne nach. Er ist außerdem ein steinreicher Mann. Er ist ein hervorragender Soldat, aber für die Koalition ist er nur ein Söldner. Und was wäre er gern? Braunschweig weiß so gut wie ich, dass Frankreich noch nicht bereit für eine republikanische Regierung ist. Das Volk will vielleicht nicht Louis oder seine Brüder, aber es will einen König, weil Könige etwas sind, das es versteht. Und früher oder später wird die Nation an einen König fallen. Oder an einen Diktator, der sich zum König ausruft. Wenn du mir nicht glaubst, frag Robespierre. Nun, hätten Umstände eintreten können, unter denen wir, wenn unsere Verfassung erst einmal steht, Europa nach einem halbwegs königstauglichen alten Strohkopf abgesucht hätten, der uns sie aufrechterhalten hilft. Es besteht kein Zweifel daran, dass Braunschweig die Rolle gern übernommen hätte. Stimmt, das hat Robespierre behauptet. Aber mit dem Manifest im Juli. Hat sich Braunschweig um diese Chance gebracht? Warum hat die Koalition ihn gezwungen, seinen Namen unter ihr Manifest zu setzen? Weil sie ihn braucht. Sie wollten, dass man ihn bei uns hasst, damit seine persönlichen Ambitionen vereitelt würden und seine Dienste ihnen erhalten bleiben. Das ist ihnen gelungen. Und weiter? Ich bin dabei zu eruieren, ob Braunschweig sich nicht vielleicht kaufen lässt. Ich habe General Dumouriez gebeten, Verhandlungen mit ihm aufzunehmen. Du setzt unser aller Leben aufs Spiel. Damit hat Dumouriez uns in der Hand. Möglich. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Ergebnis für Frankreich, weil es nämlich so aussieht, als könnte Braunschweig sich kaufen lassen. Was verlangt Braunschweig? Wie viel? Er will Diamanten. Diamanten? Ja, die sammelt er, musst du wissen. Und welche Gier Diamanten entfachen können, haben wir an unserer guten Madame Capet gesehen. Wir stehlen die Kronjuwelen. Wir schanzen Braunschweig die zu, auf die er ein Auge geworfen hat, und lassen den Rest wieder auftauchen zur späteren Verwendung. Kann das gut gehen? Der Diebstahl selbst dürfte kein großes Problem sein. Nicht für professionelle Diebe, wenn wir ihnen entsprechend unter die Arme greifen. Ein paar Pannen bei der Bewachung, ein paar Schnitzer bei den Ermittlungen. Aber das alles, die Bewachung des Kronschatzes, die Ermittlungen, fällt doch unter Rolands Zuständigkeit. Richtig. Der tugendhafte Roland wird in unseren Plan eingebunden. Wenn er erst genügend Einzelheiten weiß, um in die Sache verwickelt zu sein, kann er uns nicht mehr verraten, ohne sich selbst ans Messer zu liefern. Überlass das mir. Aber er bräuchte doch nur zu sagen, dahinter steckt Danton. Wenn er dafür lange genug lebt. Ich erkenne dich nicht wieder, Danton. Ich bin derselbe dreckige Patriot wie eh und je, Fabre. Was ich damit von Braunschweig erkaufe, ist eine einzige Schlacht. Ein Sieg für unsere armen, unterernährten, barfüßigen Soldaten. Ist das verkehrt? Und Braunschweig ist bereit, eine Schlacht zu verlieren und dafür seinen Ruf aufs Spiel zu setzen? Es wird so bewerkstelligt werden, dass er sein Gesicht wahren kann. Er weiß, was er tut, und ich weiß auch, was ich tue. Danach darf ich nicht im Amt bleiben. Ich könnte jederzeit erpresst werden von Braunschweig oder wahrscheinlicher noch von General Dumouriez. Richtig. Niemand darf die Wahrheit über diese Sache erfahren, in 1000 Jahren nicht. Dein Schweigen ist der Preis für meines. Und keiner von uns wird es brechen, selbst wenn wir es mit dem Leben bezahlen müssen. Also, Fabre, wir brauchen Berufsverbrecher. Paris, Rue Saint-Honoré, im Haus des Schreiners Duplay. Wenn all das erst vorüber ist, dann heiratet mich Max. Maurice Duplay nimmt seine Tochter Eleonore beiseite. Er ist ein großer Patriot. Er hat dich sehr gern, denke ich doch. Ja. Er ist sehr zurückhaltend, nicht wahr? Im Privaten meine ich. Nicht, dass man ihn sich anders wünschen würde. Ein großer Patriot. Ja. Es ist eine große Ehre, dass er hier bei uns wohnt, und darum sollten wir natürlich tun, was wir können. Um es so zu sagen, in meinen Augen seid ihr schon Mann und Frau. Oh, ich verstehe, was du meinst. Ich würde mich gern darauf verlassen können. Vater! Wenn es irgendetwas gäbe, womit du ihm das Leben ein wenig annehmlicher machen Vater, könntest. Hast du mich denn nicht gehört? Ich habe gesagt, ich verstehe, was du meinst. In Robespierres Kammer zieht sie sich aus und löst ihr Haar, sodass es über ihre eckigen Schultern und den Rücken hinabwallt. Sie stößt es von ihren kleinen Brüsten weg und schlüpft in sein Bett. Sie liegt da und wartet, ihr ganzer Körper starr vor Anspannung. Er zögert auf der Schwelle mit einem Gesicht, als würde er am liebsten rückwärts wieder hinaus und die Stufen hinunterfliehen. Dann gibt er sich einen Ruck und tritt ins Zimmer. Er hält einen Stoß loser Blätter in der Hand, ein paar flattern zu Boden. Mach die Tür zu. Eleonore. Eine gute Idee. Er bückt sich, um die verstreuten Papiere aufzuheben. Keiner wird etwas einwenden. Sie verstehen es. Er setzt sich auf die Bettkante und streichelt ihre Brust, spürt ihre Brustwarze unter seiner Hand hart werden. Es ist in Ordnung. Niemand hat sie jemals zuvor geküsst. Er tut es sehr behutsam, aber sie wirkt trotzdem erschrocken. In seiner Anfangszeit in Versailles hat es ein Mädchen gegeben, das er öfter besuchte, aber sie war kein gutes Mädchen gewesen, in keiner Weise. Und es war einfacher gewesen, die Sache einschlafen zu lassen, und seither war es einfacher gewesen, gar nichts zu tun. Sie drängt ihren Körper an seinen, aber es ist ein Körper, der wie in Abwehr versteift ist. Weiß sie, dass sie zu bluten anfangen könnte? Schließ die Augen. Schließ die Augen, Eleonore. Versuch locker zu lassen, nur für ein Weilchen. Bis du dich wieder... Er streicht ihr übers Haar, küsst sie neuerlich. Sie berührt ihn nicht, auf den Gedanken kommt sie gar nicht. Er spreizt ihre Beine ein Stück. Ich will nicht, dass du dich fürchtest. Es ist in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung. Er schafft es nicht, in ihren starren, trockenen Körper einzudringen. Dazu müsste er mit einer Brutalität vorgehen, zu der er nicht fähig ist. Es hat gar keine Eile. Er schiebt ihr die Hand und das Gesäß. Eleonore, mir fehlt es an Übung und du scheinst mir auch nicht gerade ein Naturtalent. Sie wölbt ihm ihr Becken entgegen. Jemand hat ihr beigebracht, dass man hart arbeiten muss für das, was man im Leben erreichen will. Dass man die Zähne zusammenbeißen muss und nie aufgeben darf. Ganz unverhofft, in einem leicht schiefen Winkel, gelingt es ihm doch. Sie gibt keinen Laut von sich. Er zieht ihren Kopf an seine Schulter, um ihr Gesicht nicht sehen, nicht mitbekommen zu müssen, ob es ihr weh tut. Es ist zu lange her. Entweder man macht es ständig oder man lässt es ganz. Entsprechend rasch ist es denn auch vorüber. Er erstickt einen schwachen Erleichterungsseufzer an ihrem Hals. Dann gibt er sie frei und ihr Kopf fällt zurück auf das Kissen. Habe ich dir wehgetan? Schon in Ordnung. Wenn Freuden, auf die man lange verzichtet hat, sich als Schal erweisen, schmerzt es doppelt. Denn man verliert nicht nur eine Illusion, man fühlt sich auch als Versager. Ich stehe jetzt auf. Nein, bleib noch. Er küsst ihre Brüste. In Ordnung. Wenn du willst. Er tastet verstohlen herum. Kein Blut. Zumindest spürt er keins. Dieses Bett ist nicht besonders groß. Nein. Wenn es dazu kommt, werde ich deutlich werden müssen. Werde sagen müssen, Eleonore, Cornelia, so sehr ich es zu schätzen weiß, dass du mir so großzügig deinen Körper anbietest, ich habe nicht vor, meine Nächte mit dir zu verbringen, selbst wenn uns deine ganze Familie beim Ummöblieren hilft. In den folgenden Tagen quält er sich mit Gewissensbissen. Beim zweiten Mal ist sie lockerer, weniger verkrampft. Aber nichts deutet darauf hin, dass es ihr gefällt. Sollte sie schwanger werden, wird er sie auf der Stelle heiraten müssen. Die Mitglieder des Nationalkonvents treffen nach und nach in Paris ein. Augustin Robespierre ist da, zusammen mit seiner Schwester Charlotte. Und auch Antoine Saint-Just. Gott verleihe mir Geduld. Bei Saint-Just habe ich immer das Gefühl, dass sein Hirn voll grässlichster Gedanken steckt. Ich bitte dich, versuch Frieden zu halten, ja? Und Maximilian ständig zu enttäuschen. Du verursachst ihm auch so schon genug Scherereien mit all deinen Seitensprüngen, die er fortwährend bemänteln muss. Seitensprünge werden bei Saint-Just nicht das Problem sein. Hero wird eifersüchtig sein. Er bekommt Konkurrenz bei den Damen. Hero kann beruhigt sein. Die Damen lassen Saint-Just kalt. Ach so? Aber das hast du vom heiligen Maximilian auch immer behauptet. Und jetzt hat ihn die holde Cornelia erobert. Das ist neuerdings das große Thema. Neben der angeblichen Untreue von Rolands Frau Manon, der man ein Verhältnis mit dem Abgeordneten Buzot nachsagt. Trotz des Skandals um den Kronschatz sitzt der verstaubte alte Bürokrat Roland fest im Sattel. Wie sollen wir eigentlich das Verschwinden der Kronjuwelen bewerten? Auf jeden Fall sollten wir sagen, dass Rolands Unvorsichtigkeit einen ganz wesentlichen Teil der Schuld trägt. Mhm. Fabre war am Tag danach bei der Bürgerin Roland. Und nachdem er sie verlassen hatte, ist sie schnurstracks zu ihrem Mann gelaufen und hat ihm gesagt, dass sie gerade Besuch von dem Mann hatte, der den Kronschatz gestohlen hat. Woher weißt du das? Vielleicht denke ich es mir ja nur aus. Meinst du, ich denke es mir aus? Schon möglich. Als die Nachricht vom Sieg bei Valmy Paris erreicht, ist die ganze Stadt außer sich vor Erleichterung und Glück. Und erst später beginnen Vereinzelte sich zu fragen, warum die Franzosen ihren Vorteil nicht sofort genutzt haben, um das fliehende Heer Braunschweigs zu verfolgen und aufzureiben. Der Nationalkonvent hat bei seinem ersten Zusammentreten offiziell die Französische Republik ausgerufen, Da ist dieser Sieg gerade das rechte Omen. Danton verschmäht die Ministerbank, sitzt stattdessen in den ansteigenden Bankreihen auf der linken Saalseite bei den Pariser Abgeordneten und den radikaleren Provinzlern. Diese Plätze und damit auch ihre Inhaber werden schon bald Le Montagne heißen, der Berg. Die Girondisten, Brissotisten, wie immer man sie nennen will, sammeln sich auf den rechten Rängen. Und zwischen ihnen und dem Berg breitet sich die Ebene oder auch der Sumpf aus, passend zu den schwankenden Naturen der dort Ansässigen. Marat sitzt für sich allein, bucklig und blutrünstig wie stets. Er ist krank und niemand weiß den Namen seiner Krankheit. Robespierre trifft sich mit ihm. Oberflächlich kennen sie sich seit Jahren. Aber einen näheren Kontakt hat er bisher tunlichst vermieden. Robespierre, Sie verstehen mich einfach nicht. Ja, möglich. 10. Oktober 1792, 2 Monate nach dem Staatsstreich. Unter Robespierres Aufsicht führt der Jakobinerclub interne Säuberungen durch. Brissot und seine Kollegen werden ausgeschlossen. Am 29. Oktober spricht Innenminister Roland im Konvent. Der alte Mann gleicht einer blutleeren Marionette, deren Fäden nur noch von Pflichtbewusstsein und Gewohnheit gezogen werden. Robespierre, so lässt er durchblicken, wolle die September-Massaker am liebsten wiederholen. Robespierre erhebt sich von seinem Sitz auf dem Berg. Der Vorsitzende, ein Girondist, will ihm das Wort verbieten. Lasst ihn sprechen! Und wenn er fertig ist, dann bin ich an der Reihe. Höchste Zeit, dass hier ein paar Dinge klargestellt werden. Davor hatte ich Angst. Doch nur vor einem Bündnis zwischen den beiden. Mit Danton lässt sich verhandeln, Roland. Bis die Mittel versiegen. Der Bürger Robespierre hat das Wort. Nicht einer von Ihnen wagt es, mich offen zu beschuldigen. Ich beschuldige Sie. Der Abgeordnete Louvet fischt im Gehen die Seiten eines Redemanuskriptes aus seiner Innentasche. Ah, der Pornograf, sagt Philippe Egalité, der vormalige Duc d'Orléans. Die Stimme des Herzogs rollt von der Höhe des Berges hinab wie Donner. Robespierre tritt zur Seite und überlässt Louvet das Rednerpult. Ich beschuldige Sie permanent, noch die wackersten Patrioten zu verleumden. Auch und gerade in der ersten Septemberwoche, als Gerüchte Todesstöße waren. Ich beschuldige Sie, die Vertreter der Nation herabgesetzt und abgeurteilt zu haben. Er hält inne. Der Berg schreit und tobt. Ich beschuldige Sie, sich zum Götzen erhoben zu haben. Ja, zum Götzen erhoben zu haben, indem Sie den Menschen erlaubten, Sie in Ihrem Beisein als den einzigen Mann zu bezeichnen, der die Nation retten kann. Und indem Sie sich auch selbst so bezeichnet haben. Ich beschuldige Sie, nach der unumschränkten Macht zu greifen. Louvet steigt von der Tribüne herab. Seine Schultern sind gebeugt, vornüber gekrümmt wie bei einem Schwindsüchtigen. Ich bitte die Versammlung um etwas Zeit, um meine Verteidigung vorzubereiten. Danke. Dann verlässt er den Saal, umdrängt von einer Schar Montagnards. Allen voran sein Bruder Augustin, der seinen Arm umklammert. Paris, Rue Saint-Honoré. Als Maximilien Maurice Duplay mitteilt, dass sein Bruder Augustin nach Paris ziehen wird, bittet er um Rat wegen seiner Schwester Charlotte. Ich bestehe darauf, dass Sie alle hier wohnen. Wir gehören alle zusammen, als eine Familie. Der Tag ist gekommen. Der Wagen fährt vor dem Tor vor. Augustin macht gleich einen angenehmen Eindruck. Madame Duplay breitet die Arme aus, um das holde, junge Ding, das eine Schwester von Max doch gewisslich sein muss, an ihr Herz zu drücken. Charlottes kalter Blick lässt sie zurückprallen. Ihre Arme fallen herab. Wenn Sie uns vielleicht gleich unsere Zimmer zeigen könnten, wir sind müde. Es ist alles sehr schlicht. Wir führen ein einfaches Haus. Das sehe ich. Wenn es irgendetwas gibt, womit wir zu Ihrem Wohlbefinden beitragen können, sagen Sie nur Bescheid. Sie können in gar keiner Weise zu meinem Wohlbefinden beitragen. Für uns ist er wie ein Sohn. Aber tatsächlich ist er mein Bruder, Madame Duplay. Weshalb mein Anrecht auf ihn vor jeglichen Anrechten kommt, die Sie und Ihre Töchter zu haben glauben. Ich bin ein Mensch, der seine Pflichten kennt. Das sind die wenigsten, wie ich merke. Ich weiß, Charlotte. Und was für eine Pflicht vernachlässige ich deiner Meinung nach denn? Du solltest nicht hier wohnen. Warum nicht? Du bist ein bedeutender Mann. Du bist ein großer Mann. Darum solltest du dich auch als einer geben. Der äußere Anschein zählt. Danton macht es richtig. Er macht Wind um sich. Das gefällt den Leuten. Ich bin noch nicht sehr lange hier, aber so viel habe ich auch schon bemerkt. Danton... Charlotte, Danton gibt zu viel Geld aus. Und zwar Geld aus dubiosen Quellen. Danton zeigt Stil. Denkst du, du stehst besser vor den Leuten da, wenn du in einer Büßerzelle haust? Ich habe es wunderbar bequem hier. Mir geht nichts ab. Du hättest es noch viel besser, wenn ich mich um dich kümmern würde. Liebe Charlotte, du hast dich dein Leben lang um uns gekümmert. Willst du dir nicht einmal eine Pause gönnen? Im Haus einer anderen Frau? Alle Häuser gehören jemandem und in den meisten davon leben auch Frauen. Da ist noch etwas. Nämlich? Diese Mädchen. Maximilian, ich musste schon mit ansehen, wie Augustin sich ins Unglück gestürzt hat. Hat er das? Er hätte es, wenn ich nicht gewesen wäre. Und dieses grässliche alte Weib unten hat kein anderes Ziel im Leben, als ihre Mädchen in dein Bett zu schleusen. Ach, Charlotte. Ob es ihr schon gelungen ist, kann nur dein Gewissen beantworten. Also, soll ich mich nach einer Wohnung für uns umsehen? Nein. Wir bleiben hier. Ich kann mit dir nicht zusammenleben. Du bist genauso schlimm, wie du immer warst. Paris... in der Nationalversammlung. Bürger, Abgeordnete des Volkes. Ich wurde nur am 10. August erwählt, aber diejenigen, welche später gewählt wurden, waren schon in der furchtbaren Nacht, in dem Augenblick, wo die Verschwörung des Hofes... 5. November 1792. Die Menschen haben die ganze Nacht Schlange gestanden, um einen Platz auf der Zuschauergalerie zu ergattern. Das ist keine ethische Position, die er da vertritt. Es ist eine Ausflucht. Er ist in der Politik, in der praktischen Politik. Was zum Teufel soll er mit einer ethischen Position? Mir gefällt diese Einteilung in normale Verbrechen und politische Verbrechen nicht. Wir sollten zugeben, dass Verbrechen Verbrechen sind. Und das sagt der Laternenanwalt. Als Laternenanwalt habe ich gesagt, schlagen wir zu. Jetzt sind wir mit der Gewalt an der Reihe, Saint-Just. Ich habe mich nie darauf herausgeredet, dass ich der Welt neue Gesetze gebe. Er redet sich nicht heraus. Die Notwendigkeit bedarf weder der Entschuldigung noch der Rechtfertigung. Wo hast du das denn aufgeschnappt, du Schwachkopf? Deine politischen Aussagen sind wie diese Erbauungsfabeln, die man Kindern vorliest. Immer mit einer netten, kleinen Moral am Ende, Saint-Just. Aber was bedeutet es denn? Wollt ihr eine Revolution ohne Revolution? Na ja, das weißt du selber nicht. Aber Hauptsache, reden. Auf welcher Seite stehst du, Edel? Auf welcher Seite, Faber? Ja. Aber das ist doch genau das, was wir den Brissotisten vorwerfen. Dass ihr Faktionsdenken ihr Urteil trübt. Oder? Mein Gott, du bist nicht mehr tragbar. Müssen Sie schon gehen? Sagt der ehemalige Herzog, der sich jetzt Philippe Egalité nennt. Hier geblieben! Wenn Sie jetzt gehen, kann Ihnen das Übel ausgelegt werden. Saint-Just hasst mich. Beziehen Sie es nicht zu sehr auf sich. Ich bin bestimmt auch auf seiner Liste. Laclos hatte Listen. Laclos fehlt mir. Mir auch. Hérode Séchelles führt den Vorsitz. Er wirft einen Blick zu seinen Montagnards-Kollegen hoch. Sie scheinen eine eigene Parlamentssitzung da oben abzuhalten. Und jetzt steht Camille auf und verlässt die Tribüne. In einem Vorraum der Nationalversammlung. Was bringt dich dazu, während meiner Rede aus dem Saal zu laufen? Ich habe eine Äußerung von dir wohl falsch verstanden. Und ich habe eine Bemerkung gemacht. Und alle haben sich auf mich gestürzt. Ja, es tut Ihnen leid. Ach, Saint-Just tut's leid? Nein, Saint-Just? Nein. Saint-Just ist streng in seinen Ansichten. Er duldet kein Schwanken. Duldet? Duldet? Er hat gesagt, dass ich nicht tragbar bin. Wer gibt ihm das Recht, in eine Revolution hineinzuplatzen, die er nicht gemacht hat und andere als untragbar zu bezeichnen? Schrei mich nicht an, Camille. Er hat schließlich das Recht, eine Meinung zu äußern, oder? Ach, er hat das Recht, aber ich nicht. Niemand will dir dein Recht dazu nehmen. Du bist nur kritisiert worden, als du es ausgeübt hast. Robespierre nimmt seine Brille ab. Ach. Seine Augen sind rot gerändert. Was machen wir jetzt? Wir gehen ein Stück spazieren und schauen, ob uns jemand erkennt. Warum willst du herausfinden, ob die Leute dich erkennen? Das ist so eine Marotte von mir. Es gibt Menschen, die mir Eitelkeit nachsagen. Sag, findest du mich eitel? Nein, das ist nicht das Wort, das mir als erstes einfallen würde. Für mich selbst bin ich kaum sichtbar. Du kaum sichtbar? Es tut mir leid, wenn ich dich vorhin aus dem Konzept gebracht habe. Das ist nicht der Rede wert. Du wehst abgeschmettert. Jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie einen neuerlichen Angriff auf mich wagen. Der Konvent frisst mir aus der Hand. Du siehst erschöpft aus, Max. Egal. Es hat sich gelohnt. Du dagegen siehst munter aus. Du siehst aus, als wolltest du gleich die nächste Revolution auf die Beine stellen. Das muss das ausschweifende Leben sein, das Brissos Freunde mir nachsagen. Das bekommt mir. Möchtest du wirklich erkannt werden? Camille, ich möchte dich bitten, die brissotistischen Blätter nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir wissen alle, dass ihre Triebfeder Gehässigkeit ist, aber es wäre besser, wenn sie sich ihre Anwürfe wenigstens aus den Fingern saugen müssten. Macht keinen guten Eindruck, gerade jetzt, wo Madame Danton leidend ist, wenn ihr Mann nie daheim ist und ihr beide in Damenbegleitung durch die Stadt zieht. Gabrielle ist nicht leidend, sie ist schwanger. Ich will dir keine Vorschriften machen, Camille. Doch, das willst du. Gut, von mir aus. Ein bisheriger Lebenswandel macht unseren Idealen wenig Ehre. Das reicht. Diesen Idealen, von denen du redest, habe ich mich nie verschrieben. Hör zu. Nein, hör du zu, Max. Seit wir uns kennen, versuchst du mich vor Dummheiten zu bewahren. Aber du hast nie den Fehler gemacht, mich zu belehren. Vor ein paar Monaten noch wärst du mir nicht mit Idealen oder Ehre gekommen. Aber jetzt hängst du sie plötzlich an die große Glocke, obwohl, in Wahrheit, bist es ja gar nicht du. Es ist Saint-Just. Immer mit Saint-Just. Ich muss ihn jetzt bekämpfen, solange es mir noch etwas hilft. Er hat mich als nicht mehr tragbar bezeichnet. Er will mich loswerden. Dich loswerden? Ja, mich loswerden. Mich unschädlich machen. Mich zurück nach Gies verfrachten. Damit ihm beim Klang meines kläglichen Herumgestotters nicht immer der Kamm schwellen muss. Was erwartest du von mir, was ich tun soll? Ergreif nicht Partei für ihn. Kommst du mit und sagst meiner Schwester guten Tag? Wird Eleonore da sein? Heiratest du sie? Ich weiß nicht. Irgendwann vielleicht schon. Die Vorstellung, dass Geschichte von bedeutenden Männern gemacht wird, ist völlig widersinnig, wenn man es aus der Warte des Volkes sieht. Die wahren Helden sind die, die sich den Tyrannen entgegengestellt haben. Und in der Natur der Tyrannes liegt es nicht nur, ihre Widersacher zu töten, sondern auch, deren Namen aus den Büchern zu tilgen, sie auszumerzen, sodass Widerstand unmöglich erscheint. Guter Bürger, sind Sie Robespierre? Siehst du, was ich über die Helden sagen will, Camille? Es gibt keinen Platz für sie. Guter Bürger. Widerstand gegen Tyrannen bedeutet Vergessenheit. Verzeihung. Ich gebe mich dieser Vergessenheit völlig anheim. Guter Bürger. Mein Name wird aus den Büchern verschwinden. Entschuldigen Sie. Ja, ich bin Robespierre. Geschichte ist Fiktion. Camille. Eure Meinung ist uns wichtig. Schreibt uns gerne eine Nachricht an brüder@wdr.de. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Du willst noch mehr Krimis? Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek, im Hörspiel-Podcast Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Shownotes.